Zum ersten Jahrestag der Wahl von Genossen Kim Jong-un zum Vorsitzenden des Komitees für Staatsangelegenheiten der TVRK brachten ausländische Medien Sonderbeiträge und Artikel. Die Zeitung Tomskaja Nizhdnye und die Internetzeitschrift Rimchichi in Russland und die Internet-Homepage der antiimperialistischen Plattform Deutschlands veröffentlichten mit den Fotos von Kim Jong-un die Beiträge über seine Verdienste um die Songun-Revolution und über seine erhabene Anschauung über die Nachwelt. Die nigerianische Zeitung Nigerian Observer und die Internet-Homepages des nigerianischen nationalen Kim Il-sungismus, Kim Jong-ilismus Studienkomitees, des nationalen Sozialideologie Studienkomitees der Demokratischen Republik Kongo, des Gebietskomitees Novosibirsk, der KP der Russischen Föderation und des Afrikanischen Komitees für Freundschaft und Solidarität mit dem koreanischen Volk mit dem Hauptsitz in Nigeria, schätzten in ihren Beiträgen die edlen Charakterzüge von Kim Jong-un hoch.